1, 2, 3, 4. Ich, den Franz de Ruhn, Kur, ein Franz de Reichen, nicht ein Franz de Ruft, Schacht, kein Fracht, ein Franz Machat, Kerst. Es sonst meinte der Juden, es kommt Deutschland, es kommt als Kind.